Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan. Ich bin heute hier zusammen im Krähennest mit dem Ali und ich möchte mit dem Ali gerne sprechen über das, was in den letzten Tagen so in der Türkei vor sich geht. Das haben ja die meisten sicherlich auch zumindest über die Medien irgendwie mitverfolgt. Und ich möchte gerne mal von Ali hören, wie er das Ganze so wahrnimmt und so aus Sicht eines Bürgers einfach mal erzählt, was da gerade so in der Türkei passiert. Jetzt erstmal ein Hallo an Ali. Ja, hi. Hi. Ali, was ist denn überhaupt da der Ursprung gewesen? Womit ist das Ganze überhaupt angefangen da in der Türkei? Und was ist da los gerade? Also, es hat damit eigentlich angefangen, dass es in Istanbul ganz viele Einkaufsmalls gibt, also Shopping Center. Und am Taksimplatz gibt es einen Park, da stand bis vor 30, 40 Jahren noch eine alte Kaserne, die abgerissen worden ist und daraufhin dann eben ein Park dort installiert wurde. Der existiert jetzt schon seit 30, 40 Jahren und Erdogan kam auf die glorreiche Idee, diesen Park abzureißen und diese Kaserne wieder aufzubauen, so wie sie damals ausgesehen hat. Aber nicht nur das, er wollte Naturschützer auf dem Plan, diese Bäume einfach retten müssen. Also so ähnlich eigentlich wie damals in Stuttgart 21. Diese Proteste fingen auch friedlich an. Die Menschen haben sich dort versammelt, haben teilweise dort Zelte aufgestellt und wollten einfach diese Bäume schützen. Und an einem Tag ist dann eben die Polizei angerückt und hat angefangen, 5 oder 6 Bäume rauszureißen. Und da ist eben, ja, da sind eben die Emotionen explodiert, weil da ging es dann plötzlich auch nicht nur um die Bäume, es ging einfach um diesen autoritären Stil, den die Türkei da ans Licht gelegt hat. Und ja, so nahm es auf jeden Fall den Anfang durch Parkschützer. Und das war ja dann Freitag vor anderthalb Wochen war es ja, glaube ich, dass das angefangen hat und da ging es ja gleich richtig heftig los, ne? Ja, also in der Türkei ist Polizeibrutalität eben an der Tagesordnung. Da wird auch nicht auf protestierende Bürger Rücksicht genommen, sondern da wird dann direkt mit Wasserwerfern und Gas eben vorgegangen. Und das hat zum ersten Mal den Menschen etwas bewirkt, dass sie gedacht haben, nein, diesmal werden wir nicht weichen. Und es zog dann wirklich tausende Istanbuler plötzlich an, nachdem das durch Twitter gelaufen ist, dass die Polizei da einfach hart durchgreift und plötzlich wurde daraus eine Massenbewegung. Und man bekam dann irgendwie auch relativ schnell den Eindruck, dass es jetzt nur noch sehr am Rande um diesen Park an sich ging, sondern tatsächlich den Regierungsstil von Erdogan, oder? Genau. Also das, was den Menschen am meisten aufgestoßen ist, dass Erdogan wirklich kommt, ohne demokratische Legitimation sagt, wir bauen das dorthin und das wird jetzt auch gemacht. Und die Leute, die dort im Umkreis wohnen, die werden überhaupt nicht gefragt. Und dieser autoritäre Stil ist eben das, was Erdogan ausmacht. Und die Menschen haben das eigentlich satt, weil Demokratie endet ja nicht nur an der Wahlurne, sondern Demokratie bedeutet auch, dass man weiterhin auf die Wähler hört. Und wenn die Wähler sagen oder die Bürger, wir wollen diese Anlage dort nicht haben, wir wollen den Park weiter haben, dann ja, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man dafür kämpfen muss. Okay, also geht es um diesen Park jetzt tatsächlich nur noch am Rande, sondern es geht den Leuten wirklich darum zu zeigen, dass sie gerne in einem demokratischen Land auch mitbestimmen möchten. Genau. Erdogan hat ja auch bestimmt, dass zum Beispiel der größte Flughafen der Welt in Istanbul gebaut werden soll. Da sollen ganze Wälder deswegen abgeholzt werden und gemacht werden. Und das ist alles, wie gesagt, nicht legitimiert. Es wird einfach von oben wie von einem Despot befohlen, dann wird das auch gemacht. Und da gibt es hunderte andere Dinge, die wirklich in dieser Art durchgesetzt wurden und die Menschen haben das satt. Ja klar. Hast du denn irgendeine Idee, warum Erdogan so heftig reagiert? Also Erdogan hat das Problem, dass er die Demokratie an sich nicht verstanden hat. Erdogan denkt, ab dem Moment, wo 49% der Bevölkerung für ihn gestimmt haben, dass er da die absolute Mehrheit hat und bestimmen kann nach Gutdünken. Also für ihn bedeutet Demokratie, an der Wahlurne gewählt zu werden, und alles, was danach kommt, ist dadurch dann auch legitimiert. Ob die Menschen dafür oder dagegen sind, spielt für ihn überhaupt keine Rolle mehr. Er hat ja alle Gegner, die solche Dinge ja in Frage gestellt haben, aus der Partei entweder rausgeekelt, rausgeworfen oder mundtot gemacht. Also er hat ja auch nur noch Politiker um sich, die, ja, wie soll ich sagen, in ihrer schleimleckenden Art alles von ihm dann eben, wie soll ich es denn ausdrücken? Also er hat nur Ja-Sager um sich. Er sieht überhaupt gar nicht, was in dem Land vor sich geht. Und wir reden auch über den Erdogan, der vor einem Jahr noch gesagt hat, dass Assad ein sehr lieber Freund ist, mit dem er auch gemeinsam mit den jeweiligen Familien im Urlaub war. Also wer solche Menschen seine Freunde nennt oder nannte, denen traue ich alles zu. Man sagt ja auch, man hört zumindest in den Medien in den letzten Tagen immer wieder, dass man bei ihm nicht ganz sicher weiß, ist er jetzt eher jemand vom Stil eines Sultans oder ist er ein Demokrat? Und da scheint er sich auch im Moment an einem Scheideweg zu befinden, oder? Also Erdogan sagt ja auch mal, die Demokratie ist wie ein Zug. Also wenn der Zug anhält, kann man auch aussteigen. Und ich schätze mal, jetzt ist der Moment gekommen, wo er einfach aus diesem Demokratiezug steigt und einfach sein wahres Gesicht zeigt. Man hat in den letzten Tagen mitbekommen, dass Social Media bei diesen ganzen Protesten, die da gerade stattfinden, eine sehr große Rolle spielen. Und das ist ja auch wohl tatsächlich als Ursache von dem Erdogan angegeben worden, dass ja die Menschen über die Social Media Netzwerke miteinander kommunizieren. Und böse, böse, böse. Und da sind ja anscheinend auch Twitterer und Leute, die bei Facebook und sonst wo dazu posten, festgenommen worden. Ne? Ja, das fing vor allem in Izmir an. Dort hat Twitterer Bilder gab von Misshandlungen durch Polizisten und die wurden verhaftet. Genauso, wenn man gesagt hat, man geht jetzt in die Stadt zu den Demonstranten, wurde das als illegale Handlung angesehen, man wurde verhaftet. Also bisher sind 40 oder 50 Twitterer verhaftet worden. Die sind zwar dann am nächsten Tag wieder freigelassen worden, aber bis dahin dann sehr schikaniert worden. Also man will den Leuten Angst machen und das funktioniert auch. Übrigens wurden auch Menschen verhaftet, die auf Facebook gepostet haben. Also es ist nicht nur auf Twitter beschränkt. Illegale Handlung ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, ne? Ja, aber das weist ja einen Despoten aus, beziehungsweise ein undemokratisches System, dass man die Gesetze so auslegt, wie man es gerade braucht. Weil in der Türkei gibt es kein Gesetz, was es verbietet zu twittern. Jetzt haben wir gerade gesprochen über Leute, die verhaftet worden sind, weil sie über die sozialen Netzwerke dazu was geschrieben haben. Jetzt kam heute die Meldung in den Nachrichten, dass man heute auch Anwälte festgenommen hat, aus dem Justizgebäude anscheinend sogar heraus, da Massenverhaftungen stattgefunden haben. Weißt du da was Genaueres drüber, was es damit auf sich hat? Ja, und zwar hat die Anwaltsvereinigung vor ein paar Tagen aufgerufen gehabt gegen die, also was heißt aufgerufen? Sie haben sich auf die Seite der Demonstranten geschlagen, weil sie gesagt haben, hier geht es wirklich um die Demokratie und das, was Erdogan macht, ist ein großer Fehler, dass das, was die Polizei macht, Unrecht ist. Und diese Anwälte, die wurden alle verhaftet. Es wurden aber auch Anwälte verhaftet, die gekündigt haben, Demonstranten zu verteidigen. Also sie wurden regelrecht eingeschüchtert. Und wenn man sich die Bilder aus der Türkei anschaut, wie diese Verhaftungen eben vorgenommen worden sind, das gibt es in keinem Rechtsstaat. Die wurden zum Teil aus diesem Justizpalast rausgeprügelt. Und davon gibt es Videoaufnahmen. Also es ist unmenschlich. Also wenn man gegen das eigene Rechtssystem geht, in einem angeblich demokratischen Land, dann hat man eine Grenze überschritten. Was ich ja sehr irritierend finde, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch geht, der Erdogan hatte ja eigentlich angekündigt, ich glaube, morgen mit den Demonstrierenden sprechen zu wollen. Jetzt ist heute Morgen erst der Taksimplatz geräumt worden und heute Mittag, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ja, glaube ich, auch der Park. Dann gab es die Verhaftungen heute. Wie passt das zusammen? Das wird ja noch besser. Und zwar der Bürgermeister von Istanbul, den Mutlu, hatte noch postet gehabt gestern, dass man den Gezi-Park nicht räumen wird. Man wird auch den Taksim nicht stürmen. Also man würde die Demonstranten dort weiter protestieren lassen. Und ein paar Stunden später stand dann die Polizei mit Wasserwerfern morgens um 7.30 Uhr an diesem Park unvermittelt und schoss einfach Gaspatronen da rein. Also, was man sagt und was man tut, sind dort mittlerweile zweierlei Maß. Erdogan hat heute auch in einer langen Rede vor seinen AKP-Kollegen gesagt gehabt, er würde ja die Menschen lieben. Ich meine, so einen Satz sagte auch mal ein Politiker in der DDR, bevor der ganze Staat unterging. Aber da kann man mal sehen, welchen Realitätsverlust der Erdogan mittlerweile hat. Wenn man das Ganze so hört, was da jetzt so in den letzten, ich glaube, 11 Tage sind es inzwischen in der Türkei so los ist, was glaubst du, was bedeutet das überhaupt für die Demokratie in der Türkei? Also es gibt mir, was die Demonstranten angeht, auf jeden Fall Hoffnung, weil man sieht, die Mittelschicht und auch die Gebildeten gehen auf die Straße und demonstrieren für Bürgerrechte, für mehr Demokratie. Das, was daran schändlich gleichzeitig ist, dass die EU diese Menschen einfach alleine lässt, im Stich lässt. Und nicht nur die EU, auch viele andere westliche Staaten wie die Amerikaner. Denn genau das sind doch die Menschen, die für eintreten, wofür wir hier im Westen stehen. Für Menschenrechte, für Demokratie, für Transparenz. Und die lässt man eben komplett alleine. Im Gegenteil, die werden doch mit Gaspatronen niedergestreckt, die aus Europa denen verkauft wurden. Und das ist etwas, das schockiert mich ganz einfach, dass es 11 Tage gedauert hat, dass Fernsehsender wie Phoenix zum Beispiel anfangen, darüber zu berichten und Live-Schaltungen machen. Das ist einfach eine Schande, zumal hier in Deutschland Millionen Türken leben, die ihre GEZ-Gebühren bezahlen und die einen Anspruch darauf haben, von den Medien informiert zu werden. Und das wurde bisher nicht gemacht. Und man muss den Ärger dieser Menschen sich auch nochmal insofern in den Kopf rufen, dass in der Türkei die Medien tagelang nicht berichtet haben. Tausende haben teilweise Fernsehsender besetzt und haben gefordert, dass diese senden, bis diese überhaupt aufgewacht sind und Bilder gezeigt haben. Und wenn jetzt in Ländern wie in Deutschland, wo viele Türken leben, die Medien das Gleiche machen, da kannst du dir vorstellen, dass der Unmut hier sehr groß ist. Das lief sehr, sehr schleppend an mit der Berichterstattung, ne? Also es waren immer so Randnotizen gewesen, teilweise wurde gar nicht drüber berichtet. Und wenn Bilder gezeigt wurden, wurden dann immer nur randalierende Demonstranten gezeigt. Aber so diese richtige Polizeibrutalität, die man hier über Twitter, über Bilder und Videos gesehen hat, die wurden bis heute nicht gezeigt. Also ich habe bis jetzt nicht einen einzigen verletzten Demonstranten im deutschen Fernsehen gesehen. Und das sagt ja wohl alles aus. Und dass Polizisten mit Gaspatronen in Gesichter geschossen haben, Dutzenden Menschen die Augen ausgeschossen haben, das hat man im deutschen Fernsehen nicht gesehen. Ali, zum Thema Gaspatronen. Ich habe jetzt die letzten Tage über Twitter mitbekommen, dass da eine Aktion gestartet worden ist zum Thema Gasmasken. Magst du dazu noch was erzählen? Weißt du da was Genaueres zu? Ja, und zwar hat das damit angefangen gehabt, dass in der Türkei durch diese Vorfälle im ganzen Land Gasmasken und Atemschutzmasken einfach ausverkauft waren. Die Menschen konnten sich einfach nicht mehr davor schützen. Und da geht es auch nicht nur um die Demonstranten. Es geht auch um ältere Menschen, um Schwangere, um Kranke, die einfach in den Häusern sitzen und das Gas einatmen müssen und nicht schützen können. Daraufhin hat die Piratenpartei Türkei eben mich angeschrieben, hat um Hilfe gebeten, dass sie dort eben Gasmasken brauchen. Und daraus ist plötzlich ein Projekt entstanden, das heißt gezimasks.org, wo einfach Geld gesammelt wird, um den Menschen Gasmasken zukommen lassen zu können. Und das ist etwas Wunderbares, weil die Polizei hat im Moment nicht mehr Waffen als dieses Gas. Und sobald die Menschen gegen dieses Gas geschützt sind, helfen wir diesen Demonstranten ja auch, aber wir helfen auch jeden anderen Bürger, der einfach auf solche Masken angewiesen ist. Und da bitte ich auch jeden Piraten drum, dieses Projekt zu unterstützen, auch zu verbreiten, dass es dieses Projekt gibt. Ali, jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen persönlicher werden und mal nachfragen, du hast auch Familie noch in der Türkei, ne? Genau. Also ich war ja auch insofern persönlich betroffen gewesen. Meine Mutter war ja von Anfang an in Istanbul in Beşiktaş mit auf der Straße gewesen, auch mit anderen Verwandten. Und nach den massiven Gaseinsätzen in Beşiktaş, also wo das ganze Stadtviertel eigentlich überhaupt keine Luft mehr hatte, ist meine Mutter an den Atemwegen verletzt worden und musste eben ins Krankenhaus geschafft werden. Das Schlimme ist, dass das Auto, was sie eben zum Krankenhaus transportieren sollte, von der Polizei mit Gaspatronen beschossen worden ist. Da gibt es sogar Fotos von dem Auto und wer diese Dellen sieht, der bekommt das einfach mit der Angst zu tun. Meine Mutter lag mehrere Tage im Krankenhaus, mein Bruder ist rübergeflogen, um ja einfach zu helfen, um sie mit nach Deutschland nehmen zu können. Und das klappte auch nicht sofort, weil sie war einfach nicht transportfähig gewesen. Mittlerweile ist meine Mutter in Deutschland in Sicherheit, mein Bruder ist aber noch in der Türkei geblieben und demonstriert dort weiter mit meinen Verwandten. Und von daher hat das eine sehr persönliche Sache. Und es ist ganz, ganz schlimm, wenn man hier in Deutschland sitzt, sieht die Bilder, was da alles in der Türkei passiert und kann überhaupt gar nicht eingreifen. Ja, was du auf jeden Fall ja machst schon in den letzten Tagen, ist ja wahnsinnig viel zu twittern und darüber aufzuklären, was da gerade passiert in der Türkei. Und ich glaube, dass du damit schon auch sehr gut dazu beiträgst, dass die Leute zumindest hier schon mal besser informiert sind über das, was da gerade vor sich geht, auch über das, was in den deutschen Medien hinaus so berichtet wird. Ali, ich glaube, ich würde an dieser Stelle jetzt gerne erstmal Schluss machen. Ich würde mich gerne in den nächsten Tagen nochmal mit dir darüber unterhalten, wenn sich da noch was Neues entwickeln sollte. Würde an dieser Stelle einfach erstmal dir und deiner Familie da alles Gute wünschen und ganz feste die Daumen drücken, dass das ein gutes Ende nimmt in der Türkei. Das hoffe ich auch und ich werde auch auf Twitter weitermachen, weil ich stehe für Menschenrechte und diese werden in der Türkei massivst mit den Füßen getreten und ich sehe es als meine Uraufgabe an, wenn ich schon vor Ort nicht helfen kann, dass ich hier zumindest ein bisschen Transparenz reinbringe, was dort vor Ort passiert, weil ich sag's mal scherzhaft, 80 Millionen Deutsche können kein gutes Türkisch, also muss das Türkisch wenigstens ins Deutsch übersetzt werden. Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine super Sache. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, gerne wieder, wenn es noch weitere neue Entwicklungen gibt in der Türkei und wünsche dir auf jeden Fall trotzdem erstmal einen schönen Abend. Okay, vielen Dank, Britta. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.